Der Frosch-Mäuse-Krieg, übersetzt von Franz Xaver Weinzierl. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Frosch-Mäuse-Krieg. Chor der Musen, dich ruf ich, beginnend, vom Helikon nieder. Komm, ich flehe in meine Brust und lächle dem Liede, das ich, gestützt auf die Knie, in mein Täfelchen jüngst mir gezeichnet. Jenen grenzlosen Kampf, die tummelnde Feldschlacht des Ares, denn ich wünsche, ins Ohr der Sterblichen aller zu singen, wie die Mäuse gen Frösche als stattliche Krieger hinzogen und gleich Riesen den erdentsprossenen Männern sich schlugen. Also ging das Gerücht bei den Sterblichen. Dies war der Anfang. Eine durstige Maus der gefährlichen Katze entronnen, badete einst den seidenen Bart im nachbarlichen Teiche, kostend des honigsüßen Quells. Gleich erblickt sie ein Sumpffreund, hoch mit der Rede begabt und quaket folgende Worte. »Fremdling, wer bist du? Wie kamst du zum Strand? Wer ist dein Erzeuger? Sag mir die lautere Wahrheit, lass dich nicht lügenhaft finden. Scheinest du mir ein würdiger Freund, so führe ich ins Haus dich und verehr dir als Gast ansehnliche viele Geschenke. König Backenbauser bin ich, im Reiche der Sümpfe hoch geehret. Ich rühm mich der Frösche ewigen Herrscher. Vater Schlammherr zeugte mich einst an Eridanos Ufern aus der Teichebeherrscherin, seiner geliebten Gattin. Aber auch du bist schön und stark und ragend vor andern, sicher ein zeptergeschmückter König, ein Streiter im Kampfe. Aber zögre nicht lang und nenne geschwind dein Geschlecht mir.« Ihm erwiderte drauf Prinz Brosamräuber und sagte, »Freund, was fragst du nach meinem Geschlecht? Die Sterblichen alle, alle Götter und Vögel des Himmels kennen ja selbes. Brosamräuber bin ich genannt, des erlauchten Erzeugers Brotverschlinger Prinz, der bin ich. Mehlleckerin aber heißt die Mutter, die Tochter des Königs Schinkenbenager. In der Hütte gebar sie mich und erzog mich mit Speisen, Feigen und Nüssen und tausend andern Leckergerichten. Aber wie würd ich dein Freund, von dir, von Natur so verschieden? Denn du lebst ja im Wasser, doch mir ist alles beschieden, was den Gaumen der Menschen entzückt. Gewiß, mir entgeht nicht schmackhaft gebackenes Brot im zierlich geränderten Körbchen, mir nicht der Kuchen, so zart wie ein Schleier, mit Sesam gewürzet, mir nicht der Schinkenschnitt, noch die weißgekleidete Leber, weder der frische Käs von süßer Milch geronnen, weder die Honigplätzchen, so süß das Götter sie kosten, weder was sonst die Köche zum Mahl der Menschen bereiten, wenn sie mit hundertfachem Gewürz die Töpfe verschönen. Niemals bin ich dem schrecklichen Lärm des Krieges entflohen, trat ich hin in die Schlacht, so stellt ich mich stracks an die Spitze. Zwar ist der Mensch von Riesengröße, doch fürcht ich ihn selbst nicht, sondern ich schleiche auf sein Bett und nag ihm die Spitze der Zehe oder pack ihn am Bein, doch wandelt den Menschen kein Leid an, noch entflieht ihm der liebliche Schlaf, so sehr ich ihn beiße. Aber auf weiter Erd befürcht ich zwei Dinge vor allen, Geier und Katze, die mir, ach, tiefen Kummer erregen, und die traurige Falle, wo tückisch der Tod uns belauert. Ärger noch scheu ich die Katz, sie ist wohl die stärkste von allen. Eile ich auch in das Loch, so späht sie mir selber im Loch nach. Kurz, ich esse nicht Gartenkohl, nicht Rettich, noch Gurken, und ich labe mich nicht an grünem Mangold, noch Eppich. Dieses ist einzig nur eure Speis, ihr Pfützenbewohner. Lächelnd erwiderte ihm Prinz Backenbauser auf dieses, »Fremdling, du prahlest zu stolz mit dem Bauche. Viele der Wunder sehen auch wir im Teich und auf dem Lande zum Staunen. Denn uns Fröschen beschied Kronion doppelte Weide, auf dem Lande zu hüpfen und uns im Wasser zu bergen. Wenn's dir gelüstet, dies alles zu sehen, es ist nur ein leichtes, nehm ich dich auf den Rücken. Umfass mich, daß du nicht sinkest, daß du, durchdrungen vor Freud, in meine Behausung gelangest.« Sprach's und bot ihm den Rücken. Der hüpfet behende auf selben, leichten Sprunges, und wirft um den zarten Nacken die Hände. Anfangs entzückt es ihn zwar, die nahen Beien zu schauen, Backenbausers Schwimmkunst erfreut ihn. Doch als ihn die schwarzen Wogen umschlugen, da hub er bitterlich an zu weinen, schalt zu spät auf die fruchtlose Reu und rauft sich das Haar aus, zog am Bauche die Füße empor, laut pochte das Herz ihm bei den Abenteuern. Wie wünscht er das Land nun zu sehen? Laut aufstöhnt er vom kalten Todesschauer ergriffen. Zwar er strecke zuerst, gleich einem Ruder, den Schweif hin durch die Flut, er fleht zu den Göttern, ans Land ihn zu bringen, doch ihn bespült die purpurne See. Da heulte er jammernd, und er sprach die Rede und klagte also vom Munde. Ach, so trug nicht der Stier die geliebte Last auf dem Rücken, als er über das Meer Europen nach Kreta hinführte, wie mich der Frosch auf dem Rücken zur Wohnung rudernd entführet, wie er den gelben Leib ob dem weißen Wasser emporhebt. Stracks steigt eine Hyder empor, ein schrecklicher Anblick, ach, für beide. Sie streckt den Hals hoch über die Wasser. Backenbauser erblickt sie, tauchet unter und denkt nicht, welchen Freund er so in den Fluten des Teiches ersäufte. Unten war er im Teich und entrann dem schwarzen Verhängnis. Aber dieser Verlassene fiel gleich rücklings ins Wasser, streckte ringend die Hände empor und winselte sterbend, sank bald unter die Flut, bald hob er rudernd sich wieder, doch er suchte umsonst, sich vom Wassertode zu retten. Aber die schwereste Last lud ihm das durchnetzte Haar auf. Untersinkend, im Teich, sprach er noch folgende Worte. »Backenbauser, es bleibt nicht die Tat den Göttern verborgen. Wie vom Felsen warfst du mich Scheiternden nieder vom Körper. Heilloser, nimmer hättest du mich auf dem Lande bezwungen, weder im Ringen, noch Kampf, noch Laufe, sondern verräterisch warfst du mich nieder ins Wasser. Gerecht ist das Auge der Gottheit. Büßen sollst du's dem Mäuseheer, du wirst nicht entrinnen.« Also sprach er und hauchte im Teich den Geist aus. Ihn erblickte vom weichen Gestade Schüsselbelecker, jammernd heult er und läuft, den Mäusen die Tat zu verkünden. Alle entflammt bei der Todeszeitung wütender Ingrim, und sie gebieten Herolden sogleich am kommenden Morgen hin in des Brotverschlingerpalast die Versammlung zu rufen, zu dem Vater des armen Brosamräuber, der rücklings schon entseelet im Teiche hinschwamm. Ach, fern vom Gestade trieb der Unglückliche itzt, er wogt in der Mitte des Sees. Alle erscheinen sogleich mit der Morgenröte. Der erste redete Brotverschlinger, ergrimmt um den Prinzen und sagte, »Freunde, ich duldete zwar der einzige, zahllose Übel von den Fröschen, doch trifft das harte Schicksal euch alle. Wie unglücklich bin ich, habe drei Söhne verloren. Meinen Erstgeborenen erwürgte die feindliche Katze, denn die Räuberin hat ihn außer dem Loche gehaschet. Grausame Männer lockten mir wieder den zweiten zum Tode, durch die neueste List die Erfindung der hölzernen Lauer, Falle von ihnen genannt, die Verderberin unseres Geschlechtes. Doch war der dritte mein Liebling der zärtlichsten Mutter. Diesen ersäufte mir Backenbauser, zur Tiefe ihn führend. Auf denn, greifet zur Wehr und lasset uns gegen sie rücken, lasset die Körper uns denn mit stattlichen Waffen ausrüsten.« Sprach's und bewog sie alle, die Kriegerrüstung zu nehmen. Mars, der Schlachtengott, bewaffnete sorgsam sie alle. Allererst umschnallten sie die Schenkel mit Schienen, schälten die grünen Bohnen, die sie zum nächtlichen Schmause stehend durchnagten, und fügten die Schalen zierlich zur Rüstung. Panzer bildeten sie aus schilfdurchflochtenen Häuten, die sie aus einer geschundenen Katz sehr künstlich bereitet. Doch ihr Schild war die wölbende Buckel der Lampe, die Lanzen starrten als lange Nadeln das eherne Rüstzeug des Ares. Statt des Helmes umschloß die Schale der Nüsse die Schläfe. Also standen die Mäuse gewappnet. Die Frösche vernahmen's und erhoben sich gleich aus dem Teich, es stellte sich jeder an den bestimmten Ort, versammelt zum schrecklichen Kriegsrat. Während sie sannen, woher der Aufruhr und welch ein Getümmel, nahte sich ihnen, den Zepter in Händen tragend, ein Herold, Töpfebekriecher, der Sohn des stattlichen Käseaushöhler. Dieser verkündet das schreckliche Wort des Krieges, so spricht er: Frösche, ich bin zu euch von den drohenden Mäusen gesendet. Ich verkünde, daß ihr zur Schlacht zum Kriege euch rüstet, denn sie erblickten Brosamräubern im Teiche. Der König Backenbauser hat ihn erwürgt. Auf, tretet ins Schlachtfeld, alle, die unter dem Heer der Frösche als Helden sich rühmen. Sprach's und verschwand. Sobald der furchtbare Ausruf der Mäuse in den Ohren der Frösche erscholl, erbebten die Stärksten. Alle murrten, doch Backenbauser erhob sich und sprach so: Freunde, nicht ich erwürgte den Prinzen der Mäuse, ich sah nicht, wie er starb. Gewiß, er ersäufte nur spielend am Teiche, da er der Frösche Schwimmen nachäffte. Das böse Gezüchte schilt mich itzt sonder Schuld. Doch auf, lasst uns ratschlagen, wie wir die tückevollen Mäuse vom Grund aus vertilgen. Alles will ich euch sagen, was mir das Beste zu sein deucht. Lasset uns erstens in zierlicher Rüstung die Körper bewaffnen, lagern wir uns dann am hohen Gestad, wo die Jähe herabschießt. Wenn sie im raschen Sturm auf unsere Glieder losstürzen, packt sie nur fest bei dem Helm, so wie uns ein jeder entgegnet. Werft sie dann gleich in den Teich mit ihrer Rüstung hernieder. Schwimmen lernten sie nie, so müssen im Teich sie ersäufen. Wohlgemut pflanzen wir dann der besiegten Mäuse Trophäen. Also sprach er und legt den Kriegern allen die Wehr an. Ihre Schenkel bedeckten sie rings mit Blättern von Malven. Grüner, breiter Mangold umhüllt sie als schützender Panzer. Zu den Schilden formten sie schön die Blätter des Kohles. Aber die lange Meerbinse passte für jeden als Lanze. Helme aus dünnen Schneckengehäusen umdeckten die Häupter. Also standen sie Glied an Glied am hohen Gestade, schwingend die Lanzen. Es pochte die Brust der Krieger voll Mutes. Und Kronion berief zum Sternenhimmel die Götter, ihnen zu zeigen das Kriegsgetümmel, die mächtigen Streiter, viel an der Zahl und groß mit langen Spießen bewaffnet. So schritt einst das Heer der Zentauren und Riesen zum Kampfe. Holden Lächelns fragt er, wer sich der unsterblichen Götter für die Mäuse und Frösche erklärte. Er spricht zu Athene: »Meine Tochter, o ziehst du nicht hin, die Mäuse zu schützen? Denn sie hüpfen ja stets in deinem Tempel zu Haufen, von dem duftenden Rauch und den Opferspeisen gelocket.« Also Kronion, doch ihm entgegnete Pallas Athene: »Vater, o nein, ich werde wohl nie den geängsteten Mäusen eine Vertreterin sein. Sie haben zu sehr mich beleidigt. Kränze zernagten sie mir und sogen das Öl aus der Lampe, aber am tiefsten schmerzt mich im Herzen folgende Untat. Meinen Schleier zerfraßen sie mir, den ich mühsam gewebet aus dem zartesten Zettel, von zarten Fäden durchschlungen. Diesen durchlöcherten sie. Der Schneider quält mich nun immer, fordert mit Wucher sein Geld. Sieh, dies bewegt mich zum Zürnen, denn ich entlehnte den Stoff und kann ihn nicht wieder erstatten. Aber ich will auch so dem Heere der Frösche nicht helfen, denn auch dieses ist ganz ein sinnloser Pöbel. Ich kehrte jüngst von der Feldschlacht zurück, ich war an Kräften erschöpfet und bedurfte der Ruh, doch ließ mich ihr wildes Gelärme nimmer die Augen schließen, so mußte ich schlummerlos liegen. Schmerz durchtobte mein Haupt, bis endlich der Morgenhahn krähte. Lassen wir also ab, ihr Götter, den Streitern zu helfen, daß nicht ihr scharfes Geschoß auch einen der unsern verwunde. Denn sie kämpfen voll Trotz, und stellt sich ein Gott auch entgegen. Alle entzück es vielmehr, die Schlacht vom Himmel zu schauen. Also sprach sie, und alle Götter gehorchten der Rede, und sie versammelten sich an einem Orte in Reihen. Zwei Herolde erscheinen und schwingen die Fackel des Krieges. Alsogleich schmetterten Schnacken mit fernhin tönenden Hörnern ihren schrecklichen Schlachtenhall. Vom Himmel hernieder donnerte Zeus Kronion zum Zeichen des schrecklichen Krieges. Held Hochschreier stößt, der Erste im vordersten Treffen, seine Lanze in Leckermanns Bauch und durchbohrt ihm die Leber. Stürzend aufs Antlitz bedeckt er mit Staub die seidenen Haare. Höhlebekriecher schnellt sein Geschoß nach diesem auf Kotling, jagt ihm den blitzenden Spieß durch die Brust. Er sinket zu Boden, schwarzer Tod umschattet sein Aug, die Seele entfleugt ihm. Mangold tötet, das Herz durchbohrend, Töpfe bekriechern, aber Brotesser stößt vielquackern mitten den Bauch durch, und er stürzet aufs Antlitz, die Seele entfährt den Gliedern. Pfützenheim erblickt vielquackern im Kampfe des Todes, hastig eilt er und wirft mit dem Mühlstein Höhlebekriechern auf des Nackens Mitte, und Finsternis deckt ihm die Augen. Leckermann zielt wieder auf ihn mit schimmernder Lanze und verfehlet ihn nicht, er trifft durch die Leber. Kohlschmauser merkt es und flieht und plumpst vom Gestade hinunter. Selbst im Wasser verschont er ihn nicht, er schnellt auf den Gegner. Dieser fällt und atmet nicht mehr. Vom purpurnen Blute färbt sich die See, die Leich liegt hingestreckt am Gestade. Über die Hüfte rinnt sein fettes Eingeweid nieder. Teichmann beraubt am Gestad den Käsehöhler der Waffen. Münzenheim erblickt den Schinkenhöhler, und bebend hüpft er flüchtig hinunter und schleudert den Schild weg. Wassermann erwürgt den König Schinkenbenager und zermalmt ihn den Wirbel mit einem Felsen. Es spritzet aus der Nase das Hirn, mit Blut ward die Erde beflecket. Schüssellecker durchsticht den tadellosen Schlammhauser, mit der Lanze losstürmend, und Finsternis deckt ihm die Augen. Lauchfraß erblickt's und schleppt den Bratenverfolger beim Fuße und erstickt ihn im Teich, mit der Hand den Nacken umengend. Brosamräuber rächet sogleich die ermordeten Freunde, sticht durch Sumpfmanns Bauch und durchbohrt ihm die Mitte der Leber. Dieser stürzt vor ihm hin, die Seele enteilet zum Orkus. Schlammer erblickt's und wirft die Handvoll Kots auf den Gegner und besalbt ihm die Stirn, er hätt ihn beinahe geblendet. Dieser entglühet vor Zorn und faßt mit umspannender Rechte einen großen, schweren Stein im Felde, die Last der Erde, schleudert ihn unter Schlammers Knie und zermalmet den ganzen rechten Schenkel. Der wälzt sich röchelnd rücklings im Staube, diesen recht Rauhschreier, und stürmet wieder auf ihn los und durchstößt ihm die Mitte des Bauches. Die spitze Meerbinse dringt durch ihn ein, er verschüttet sein Eingeweid alles am Boden, während ihn die gewaltige Faust mit der Lanze hinschleppet. Aber am Ufer des Stroms erblickt der Getreidefraß das Würgen. Hinkend entweicht er sogleich, vom Schrecken durchdrungen, hüpft in den Graben hinab, dem verderbenden Tod zu entrinnen. Vorn am Fuße verwundet Backenbausern Brotesser, gleich durchschauert ihn Angst, und er hüpfet flüchtig zum Teiche. Als Brotesser bemerkt, daß der Hingesunkne noch atme, rennet er rasch auf ihn los und wünscht ihn vollends zu würgen. Aber auch Lauchgrün bemerkt, daß der Hingesunkne noch atme, dringt durch die ersten Glieder und schnellt das spitzige Schilfrohr. Doch er durchbohrt nicht den Schild, stumpf klebt die Spitze der Lanze. Stattlich vor andern erhebt sich im Heer der Mäuse ein Jüngling, rüstig im Kampf, der geliebte Sohn des hehren Brothascher. Gleich dem Ares ein Held, der mächtige Krummenentführer, der im Streite allein vor den Mäusen emporragt. Einsam stand er am Teich, von andern gesondert, hochrühmend schwur er, der kämpfenden Frösche Geschlecht vom Grund aus zu tilgen. Und er hätt es vollführt, so groß war die Stärke des Helden. Doch der Vater der Götter und Menschen bemerkte es schnelle, und Kronion erbarmte sich itzt der unglücklichen Frösche, schüttelt drohend sein Haupt und redet folgende Worte: »O ihr Götter, die größte Gefahr entdecket mein Auge, Krummenentführer schrecket mich itzt nicht wenig am Teiche, denn er sinnet, der Frösche Volk zu verderben. Auf, lasst uns Pallas, die Schlachtenstürmerin, oder den Ares hinsenden, daß sie, so heldenmütig er ist, vom Kampfe ihn scheuchen.« Also sprach Kronion, doch ihm entgegnete Ares: »Weder Athenens Stärke noch die des Ares, Kronion, ist vermögend, den schrecklichen Tod den Fröschen zu wehren. Lasst uns alle zur Hilf ausrücken, oder ergreif du dein gewaltiges, riesenzerschmetterndes, starkes Geschosse, das die Titanen, die grausesten Ungeheuer, vertilgte und in Fesseln Enceladus schlug und die Brut der Giganten.« Also sprach er, und Jupiter schleudert die dampfenden Keile. Erst erbrüllt der Donner, dumpf bebt der weite Olympos, aber dann wirft er den Blitz, im Kreis ihn hoch aufwirbelnd, Jupiters Schreckengeschoss. Er fährt aus der Rechte des Königs, alle durchschauert der Schlag im Heere der Mäuse und Frösche. Aber noch weicht nicht das Heer der Mäuse, nur feuriger stürmt es, hin in die Schlacht das Geschlecht der kämpfenden Frösche zu tilgen. Hätte sich nicht vom Olympos Kronion der Frösche erbarmet, der sogleich die mächtigsten Helfer den Armen zuschickte. Denn gleich kamen Rückenbepanzerte, krummbezankte, schief hingehende, verzerrte, scherenmündige, muschelhäutige, Bein von Natur, breitrückige, blitzend die Schultern, grätschigen Ganges und starren Nackens, am Busen beaugte und achtfüßige, doppelköpfige, händlose Tiere, Krebse genannt. Die kneipen mit Scheren die Schwänze der Mäuse, kneipen die Füße und Hände. Auch wurden die Lanzen gebogen. Diesen erbebten die schüchternen Mäuse, sie harrten nicht länger und ergriffen die Flucht. Schon sank die Sonne hinunter, und das Ende der Schlacht war an einem Tage entschieden. Ende von »Der Frosch-Mäuse-Krieg«, übersetzt von Franz Xaver Weinzierl. »Der Frosch-Mäuse-Krieg«, nacherzählt von Viktor Blütgen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Der Frosch-Mäuse-Krieg«, aus dem Griechischen des Homer, in altdeutschen Kinderreimen von Viktor Blütgen. Zum Eingang. An einem milden Sommerabend, die Luft war würzig, lau und labend, strich ich durch Feld und Wiesengrund. In Dämmerung lag das weite Rund. Die Ährenfelder um mich her im Abendhauche leise wallten, und aus der Wiesen Gräsermeer des Wachtelkönigs Rufe schallten. Mir war so wonniglich zu Sinn, als wär ich Blütenduftes trunken. So schlendernd kam ich endlich hin zum Pfuhl der Frösche und der Unken. Von weitem klang mir schon ins Ohr ihr schmelzend Lied im höhern Chor. Doch als ich lauschend näher kam, der Lärm ein jähes Ende nahm, und schweigend lag gleich dunklem Peche vor meinem Fuß die Wasserfläche, sanft eingesenkt in schwarzes Moor inmitten feuchter Rasenhügel, umstarrt von Schilf und schlankem Rohr, des Wanderers Lust, der Sterne Spiegel. Schon wollte ich heimwärts weitergehen, da hieß ein Ton mich plötzlich stehen. Im Wasser stimmt ein Frosch die Leier zu ganz besonderer Sangesfeier, und horchend stand ich lang und länger. Murk war's, der Frösche größter Sänger. Er sang in dieser Abendstunde der andachtsvollen Brüderrunde in brekekexkoaxigen Weisen den Kampf der Frösche mit den Mäusen. Der Mond ging auf, es dampft im Ried, und also floß dahin sein Lied. Erster Teil: Der Tod des Mäuseprinzen. Vor Zeiten, als es in der Welt so friedlich nicht wie jetzt bestellt, und jeder, dem ein Leid geschah, alsbald nach Schwert und Lanze sah, regiert in dieses Schilfes Kranz mit vielem Ruhme, Pracht und Glanz, in Kraft und Weisheit früh und spät, des Königs Pausback Majestät. Wie war das Reich da wohl verwahrt, der Weihe und der Eule Art, die Störche, die uns frech verzehren, sie konnten seine Ruh nicht stören, denn immer standen auf der Hut zwei Dutzend Wächter, treu und gut, die stießen flugs in die Trompeten, sobald sie einen Feind erspähten, und kühn geschwungenen Beines klüglich verbarg sich jeder unverzüglich ins allertiefste Wasser dann, wohin kein Storch mehr warten kann. Dort stand auch König Pausbacks Haus, aus Rohr, mit Binsen wohl verbunden, besetzt war jede Wand des Baus mit Weißfischschuppen, glänzend runden. Aus Karpfenschuppen war das Dach, voll Reichtum jegliches Gemach, und schützend lagen vor den Hallen die schlimmsten Krebse als Vasallen. Zur Zeit der höchsten Sommerlust, um Mittag war's und im August, die Sonne schien in voller Pracht, und König Pausbacks hohe Macht mit allen Edlen seines Reiches saß froh beim Fest am Rand des Teiches. Die Königin war auch dabei, hub Feier, und der Kinder drei. Prinz Hopsa war schon gut bei Jahren, in Regiment und Kampf erfahren. Sein jüngerer Bruder Quakerling sah hübscher aus als manche Dame. Die Schwester war ein kleines Ding, und Zappeleier war ihr Name. Da gab es Spiele mancherlei, hell scholl vom Jauchzen und Geschrei der Herren und Damen rings der Plan. Man stellte Wettgesänge an, hielt eine Jagd auf blaue Fliegen, die Beute ließ ein jeder liegen, den Dienern zum willkommenen Schmause, die trugen manches Stück nach Hause. Auch ein Turnier ward angestellt, die Ritter auf den Dienern ritten, Rohrlanzen hielten sie, gefällt, davon die Spitzen angeschnitten, und mancher, eh er sich's versah, lag plumps pardauz im Grase da, bis jedermann zuletzt sich sonnte und aß und trank, so viel er konnte. Da plötzlich kam ein Wächterpaar, Quorkebusch und Quakelaar, sehr gravitätisch angeschritten, und staunend sah in ihrer Mitten man einen Jüngling fein und zart, entsprossen von der Mäuseart, das zeigten Pelzlein, Schwanz und Ohren, dazu ein Bärtchen ungeschoren. Sein Mützchen, Diamant verziert, war purpurfarbig zum Entzücken, von rotem Samt mit Gold bordiert, hing ihm ein Mäntelchen im Rücken. Der Zug ging bis zum König fort, und Quakelaar gab den Rapport. »Lang lebe Pausback, unser König! Der Fremdling trank, doch war's nur wenig, von unseres Reiches Grenzen ab. Da eilten wir, ihn zu umringen, und weil er gute Worte gab, so tun wir ihn herunterbringen.« Als mit der Rede Quakelaar, der Wächter treuster, fertig war, winkt ihm der König huldvoll zu und hieß Getränk und Speise stellen zum Ehrenlohn vor die Gesellen, die schmausten drauf in guter Ruh. »Nun«, sprach der König, junger Mann, »man merkt euch edle Abkunft an. Jetzt gebt uns höflichen Bescheid, woher ihr kommt und wer ihr seid.« Da trat der Fremdling artig vor. Voll Anmut wackelte sein Ohr, das Schwänzlein faßte er mit der Hand, das Mützchen schwenkend rings im Kreise, verneigte tief sich und gewandt und sprach nach seiner Herren Weise. »Lang lebe Pausbacks Majestät, auf dem des Froschreichs Ruhm besteht, nie mangle Wasser seinem Teiche. Ich bin vom nahen Mäusereiche Prinz Bröseldieb, der ältste Sohn Schartikenfressers, dessen Thron der Wald dort hegt im Schoße fein, im hohen Schloss von Wieselbein bei unserer Hauptstadt Mausolina. Die Mutter nennt sich Knabarina. Zwei Brüder hab ich noch daheim, Topfguckeritz und Leckeseim. Die einz'ge Schwester, die ich hatte, bis tot vor Jahren eine Ratte. Nicht mangelt's unserem Geschlechte an Ruhm, denn Quieker, der Gerechte, mein Ahnherr, hat vor alter Zeit den Löwen aus dem Netz befreit, wie die Geschichte weiß zu melden. Auch nach ihm zählt sie tapfre Helden. Ich selbst focht manchen guten Strauß mit unseres Reiches Feinden aus. Ihr seht's an schlimmen Wunden malen, doch ist's nicht Heldenart zu prahlen. So sprach Prinz Bröseldieb und schwieg. Der König Pausback aber stieg herab des Thrones Stufentreppe. Ein Page trug die Mantelschleppe. Die Schilfkron oben fackelte, das Dreizackzepter wackelte. »Willkommen«, sprach er, »edler Held, schaut, wie es euch bei uns gefällt, und nehmt ein Stündchen teil am Feste. Den beiden Wächtern zürnet nicht, sie tun in Dummheit ihre Pflicht, und Vorsicht ist der Waffen beste. Ihr wart wohl durstig von der Jagd? So ist's, mein Fürst, wie's heut getagt, sind wir dem Weidwerk nachgegangen, und manches Wild ward eingefangen, als Käfer, Grillen und dergleichen, wiewohl wir die nicht schmackhaft finden, uns nährt der Trieb von jungen Eichen, von jungen Birken, Buchen, Linden. Die Feldmaus wieder liebt Getreide, was ich als schwer verdaulich meide, ich esse stets nur schlimmsten Falles. Die Häusler nur, die nagen alles. Wo habt ihr, forschte Pausback weiter, mein werter Prinz, denn die Begleiter? Sie harren unter jenen Bäumen, doch mag ich gern ein Stündchen säumen, wenn ihr mir wollt die Ehre gönnen. Schnell fing das Fest von Neuem an, mit Reigentanz auf grünem Plan, den auch die Mäuse tanzen können. Die Speisen man von dannen räumte, nur Morgentau in Muscheln schäumte. Prinz Bröseldieb sprang her und hin, gar zierlich mit der Königin. Zum Schluss gab's noch ein Scheingefecht. Rohrkolben nahm man, wohl gerundet, und Hieb auf Hieb fiel kunstgerecht, doch jedermann blieb unverwundet. Der Prinz belobte alles sehr. »Nur eure Nahrung, hoher Herr«, so sprach er, »und das Wasserleben, des solltet ihr euch baß begeben.« Der König, erst die Stirne runzelnd, besann sich dann und sagte schmunzelnd, »Mein junger Freund, da irrt ihr schwer. Ihr kommt vom trocknen Lande her, und wie's da ist, so ist's euch recht. Im Wasser lebt sich's auch nicht schlecht, mein Schlößlein sollt euch wohl behagen. Lasst euch von mir hinuntertragen. Ich nehme gern euch auf den Rücken und hoffe, drunten soll mir's glücken, dass es euch besser mag gefallen als in Schartekenfressers Hallen.« »Ei, ei«, sprach Bröseldieb, »das wäre. Ihr tut mir wahrlich hohe Ehre. Nur fürcht ich bei der Wellen blinken, mich stets ein bisschen vorm Ertrinken. Doch könnt es ohne Schaden gehen, möcht ich das Schloss nicht ungern sehen.« Worauf der König schnell versetzt, »Entschlagt euch ruhig aller Ängste. Ich bring ans Land euch unverletzt. Ein Viertelstündchen wär's aufs Längste.« Der Mäuseprinz besann sich da und sprach am Ende doch ein Ja. Der König hieß die Gäste bleiben und ihr Vergnügen weitertreiben, bis daß er wär zurückgekommen. Den Mantel und den Dreizack gab er Keckerling dem Pagen ab. Bald war der Prinz wohl aufgenommen. Sein Ohr ward nur ein wenig blasser, und hops, da saß das Paar im Wasser. Das Froschvolk trat dem Ufer nah und rief »Glück auf« und auch »Hurra!« Zu Anfang war dem Reiter bange, das Schwanken dünkt ihm unbequem, die Zehlein wurden nass zudem, doch dauerte die Furcht nicht lange. Die Wellen blinkten lieblich her, als ob die Flut von Silber wär. Er sah die Fische drunten schwimmen und weiße Muschelhäuslein glimmen. Am Ende schwenkt er mit der Mütze, hob lustig auf des Schwänzleins Spitze, brach aus in fröhliches Gelächter und pfiff zuletzt vor Übermut. Da plötzlich scholl's vom Ufer »Tut«, es bliesen 24 Wächter. Hopp, hopp, was gab das für ein Klatschen? Ins Wasser hörte Raschmanns Patschen vom Ufer köpflings alle Gäste, und aus war's eilig mit dem Feste. Just noch die Weidgesellen rufen, die kamen von dem Walde her, zu sehen, wo er geblieben wär, und mußten nun mit Angst und Pein von seinem Sterben Zeugen sein. Prinz Bröseldieb mit letzter Kraft hat noch einmal sich aufgerafft und rief hinüber, eilet fort, sorgt, daß man räche diesen Mord. Der König Pausback, daß ihr's wißt, warf mich hier ab mit Hinterlist. Dann schnappt er noch in letzter Not, und Bröseldieb war mausetot. Zweiter Teil, wie die Mäuse und die Frösche zum Krieg rüsten. Im Schloss zu Mausolina war so alt wie jung der Freude bar. Die Wände waren schwarz beschlagen, man hörte jammern nur und klagen. Die Königin in ihrem Saal in Ohnmacht fiel bei 30 Mal, und ihre Tränen flossen bitter. Die Prinzen weinten und die Ritter. Die Damen rangen ihre Hände, da war des Weinens gar kein Ende. Das ganze Land versank in Trauer, Waldmaus und Städter, selbst der Bauer, denn Maus und Mäusin hatten lieb den toten Prinzen Bröseldieb. Am meisten brannt in Wut und Schmerz Schartekenfressers Vaterherz, als er des Sohnes Tod vernahm, der durch den Frosch ums Leben kam. Und wie er noch zuletzt gesprochen, »Lasst meinen Tod nicht ungerochen«, er hob gen Himmel gleich die Hand und rief, verwünscht sei all mein Land, mein Schloss soll Feuer mir zerstören, der Weih die Kinder mir verzehren, der Iltis soll mein Weib genießen, der Igel mag mich selber spießen, wenn ich nicht halte mein Versprechen, ihn an dem Mördervolk zu rächen. So schwur der König und entbot ins Schloss die Räte seiner Krone. Vom Walde kam Fürst Eicheltod, der war der Nächste bei dem Throne. Fürst Wurzelkratzer war der Zweite, der brachte mit ein groß Geleite von Kriegsvolk wie zu einer Schlacht. Er prahlte gern mit seiner Macht. Zu diesen Waldherrn kamen noch 2 Feldherrn, einer, Hupfinsloch, war Herr im offenen Felde drüben, wo in Kartoffeln, Kraut und Rüben die Mäuse wohnten weit getrennt, führt er sein friedlich Regiment. Sein Nachbar war Fürst Tennenmauser, er galt für einen argen Knauser, und jede Kornmaus weit und breit war ihm zu Dienst und Zins bereit. Von Hausherrn traten ihnen bei Fürst Semmelzahn, ein guter Degen, und Mauernwühler, diese 2, der letztere stark und sehr verwegen. Die standen um den König her, des Herz von Groll und Kummer schwer, und also hub der an zu reden. »Wir fochten schon so manche Fehden mit Feinden aus, ihr edlen Herrn, und immer halft ihr gut und gern. Doch lieber war mir Kampf und Streit noch niemals als zu dieser Zeit, da Pausback solchen Gruß mir bot und Bröseldieb ertränkt zu Tod. Jetzt gebt mir Rat in Zorn und Qualen, wie wir dem Grünrock das bezahlen.« Da sprach nun jeder das und dies. Fürst Eicheltod schlug an den Spieß und sprach zuerst, »Es werde Krieg, denn unerhört ist solch Erkühnen, Blut lässt sich nur mit Blute sühnen. Gerechter Sache folgt der Sieg.« Es stimmte seiner Meinung bei Fürst Wurzelkratzer mit Geschrei, »Den Sieg schafft unser Durst nach Rache«, so rief er aus mit großem Grimme, »was nützt uns eine gute Sache?« Auch Semmelzahn gab seine Stimme für Krieg, nur riet er gut zu rüsten, statt sich mit Zuversicht zu brüsten. Fürst Mauernwühler sprach, »Mein König, nur los, das andere schiert mich wenig.« Da trat Fürst Tennenmauser vor, der griff bedenklich hinters Ohr und sprach, »Wir haben Schild und Lanzen, allein, wie steht's mit den Finanzen? Der Krieg verschlingt ein schweres Geld. Wenn uns der Würfel günstig fällt, so gibt es gute Beute doch. Wie aber, wenn wir unterliegen?« Zum Frieden riet auch Hupfinsloch. Er sprach, was haben wir vom Siegen? Vergossen wird viel schuldlos Blut. Kommt unserm Prinzen das zugut? Mein Rat ist, daß man gleich beordert nen Boten und zum Zweikampf fordert den König Pausback. Das ist nötig. Zum Zweikampf bin ich selbst erbötig. Ihr seid sehr gütig, sprach voll Hohn der König drauf, für meinen Sohn das teure Leben dran zu wagen. Doch wozu wollt ihr selbst euch plagen? Vielleicht ist Tennenmauser willig, gebt ihm nur Geld, er tut es billig. Ich will's mit meinen Helden halten, Krieg gibt's, ihr Herrn, und Schädel spalten. Wir sammeln unsere ganze Macht und bieten dem Gezücht die Schlacht, und werden sie uns die versagen, soll sich kein Frosch aufs Land mehr wagen, er sei denn lebensüberdrüssig. Bis morgen Abend seid bereit, ich mache selbst den Plan zum Streit, ein anderer Rat ist überflüssig. So ging denn jeder schnell nach Haus und sandte schleunigst Boten aus, daß alles sich aufs Beste rüste, was nur ein Schwert zu führen wüßte. Geschäftig rannte jedermann, man nähte, feilte, putzte, schnitzte, man hämmerte und knüpfte an, bis jede Maus vor Eifer schwitzte. Und selbst des Nachts nahm jeder gerne, der Arbeit war bei der Laterne. Die Weiber, Kinder und die Greise, die halfen auch auf ihre Weise. Man zupfte Leinwand in der Stadt, stahl Zeug, die Wunden zu verbinden. Im Feld ging man nach Wegeblatt, das heilt und ist nicht schwer zu finden. Die Wäldler suchten Kräuter lieber, die längst erprobt beim Wundenfieber. Als der bestimmte Abend kam, jedwede Maus die Waffe nahm, und mit den Fürsten sah man ziehn das Volk gen Mausulina hin. Der Ort lag unter einer Wiese, zur Lagerstatt erkor man diese. Aus Klettenblättern schuf man Zelte, sich nachts zu schützen vor der Kälte. Die Fürsten stiegen gleich hinab, um bei dem König sich zu melden, der rasch noch Wink und Weisung gab des Aufbruchs halber an die Helden. Auch zog ein Herold an den Teich, um ungesäumt dem Fröschereich die Schlacht für morgen anzusagen. Der diese Botschaft mußte tragen, war Knabberlich, ein Offizier. Es zogen mit der Pfeifer vier, die pfiffen also hell zusammen, daß viele Frösch ans Ufer schwammen, worauf mit Würde Knabberlich entledigte der Botschaft sich. Kaum hatten sie die Frösch erfahren, so schwammen sie in hellen Scharen hinab zu Pausbacks Königsschloß, der just den Abendschmaus genoß. Dem fiel zum Teller bei der Kunde die fetzte Mücke von dem Munde. »Ei«, sprach er, »ein verzweifelt Stück. Wer ist in jedem Augenblick gewappnet, sich ins Feld zu stellen? Was hilft's? Nun rüstet euch, Gesellen. Der Mäuse Macht ist stark an Zahl, und rüstig sind sie allzumal. Sie stehlen sich der Menschen Waffen. Dazu ihr Mund ist so beschaffen, daß sie mit scharfer Zähne spitzen die Haut uns können bös zerschlitzen. Doch wär es töricht zu verzagen, wir mögen schon ein Treffen wagen. Brecht schnell das alte spitze Rohr, das haltet ihr als Lanzen vor, es wird euch trefflich dazu frommen, daß sie nicht an den Leib euch kommen. Fischgrätenschwerter holt nach Wahl ein jeder sich vom Arsenal. Und was ihr sonst im Teiche wisst, das gut zum Hauen und Stechen ist, das nehm als Waffe, wer da kann. Nur eilt, denn Zögern geht nicht an. Vornehmlich aber denkt des einen, daß ihr sie fasset bei den Beinen und zieht sie in das Wasser nieder. Wer drin liegt, sieht das Land nicht wieder, weil sie das Schwimmen schlecht verstehen. Ich hoff, es soll uns glücklich gehen. Wie diese Rede ward bekannt, vorm Schlosse draußen, da entstand ein großes Klagen aller Weiber. »Wie? Sind wir Schafe? Er der Treiber?« So schrien sie, »dass er ihm zu gut bezahlt mit unserer Männer Blut? Hat er den Bröseldieb ertränkt, so lass er andere ungekränkt und fechte selber seinen Strauß nur mit dem Mäusekönig aus.« Es kamen mehr und mehr herbei, und stärker wurde das Geschrei. Da trat vom Ende des Gedecks zum König Feldherr Brekekex. »O Herr«, so sprach er, »zeigt euch willig. Der Aufruhr ist nicht recht und billig, doch fürcht ich, dass beim Stand der Dinge ein Widerstreben Unheil bringe. Erbietet euch zum Zweikampf morgen dem Könige Schartekenfresser. Wenn er sich weigert, desto besser. Weiß dies das Volk, so wird es sorgen, dass, falls der Krieg uns allen droht, kein Frosch an Waffen leidet Not.« Der König Pausback ward verdrießlich, doch dacht er nach und nickte schließlich. »Nun gut, ich tu euch euren Willen. Geht vor das Schloss, das Volk zu stillen.« Das gab sich auch zufrieden drauf und suchte wirklich Waffen auf. Die ganze Nacht gab's Lärm im Schilfe, was helfen konnte, kam zur Hilfe. Es knickt und knackte ringsherum, man brach, man biss und sägte um, besonders legte man bereit Seerosenblätter dick und breit, die besten Schilde, die zu finden. Indes erwog mit vielen Gründen der König insgeheim im Saal, mit Brekekex dem General, ob man nicht, falls es käm zur Schlacht, zum Vortrab nähm der Krebse Macht. Wenn die den Feind zum Wanken brächten, so hätte man ein leichtes Fechten. Der Vorteil schien fürwahr nicht klein. Doch kam man endlich überein, es lieber ganz allein zu wagen. Man mußte billig Sorge tragen, sie könnten sich dem Feind verbinden und gar die Frösche überwinden. Dann waren sie des Teiches Herrn. Am besten schien's, wenn drüben fern am andern Strand sie hielten Wacht, daß sie nichts sähen von der Schlacht und ein Verlust verborgen bliebe, denn die Gelegenheit macht Diebe. Dritter Teil: Die Schlacht. Im Osten graute kaum der Tag, das Mausheer noch im Schlafe lag, da nahte sich den Wachen schon der frösche Herold, Batrachon, des Königs Pausback Adjutant, mit vier Trompetern hergesandt, die bliesen also auf vier Winden, daß keiner Schlaf mehr mochte finden. Wie nun ein Teil der Mäuseschar um Batrachon versammelt war, senkt er den Degen und begann: »Hört König Pausbacks Botschaft an. Der König ist am Tode zwar des Prinzen schuldlos ganz und gar, des Leiche leider unterdessen die gierigen Krebse aufgefressen. Denn selber litt er Todesnot, mit der Storch Langbein ihn bedroht, daher er rasch der Flucht gebrauchte und mit dem Prinzen untertauchte. Wenn der des Hals sich nicht begeben, so wär er heute noch am Leben. Doch stellt er, wenn ihr dies nicht glaubt, zum Zweikampf gern sich einem Degen, damit ein Krieg nicht seinetwegen so viel unschuld'gen Volkes raubt. Soll's anders sein, so gebt mir Kunde. Wir sind gerüstet, jede Stunde.« Inzwischen war mit finstern Mienen Schartekenfresser selbst erschienen, und sprach voll Grimm: »Sagt euerm König, 3000 Frösche sind zu wenig, ihr Blut als Zahlung auszumünzen für die Ermordung meines Prinzen, und wenn ihr Klotzaug euer Herr samt Weib und Kindern drunter wär. Und nun begebt euch schnell von hinnen, wir werden, eh's euch lieb, beginnen.« Der Herold Batrachon entrann, und rasch erhob sich jeder Mann und griff in Eile nach den Waffen, die waren aber so beschaffen. Es hatte sich erdacht, zum Töten das Volk Fürst Eicheltods Musketen von Hollerreis, die gar nicht schwer und innen ganz vom Marke leer. Man zielte sorgsam mit dem Rohr und blies ein Sandkorn draus hervor. Auch trugen Mäntel sie mit Kragen aus Pappelwolle umgeschlagen, dergleichen schon seit vielen Jahren bei diesen Mäusen üblich waren. Fürst Wurzelkratzers Leute zogen ein Heer mit kleinen Flitzebogen von krummgebogenem Eichenholz. Ihr Pfeil war nur ein spitzer Bolz aus gleichem Holz, doch gut befiedert. In diese Wäldler eingegliedert zog Hupf ins Loch samt seiner Art mit kleinen Sicheln, scharf und hart. An Wurzelkratzers linker Seite trug Tennenmausers Heergeleite Feldsensen, schneidig, und bei Haufen auf beiden Flügeln sah man laufen die Häusler, links hielt Semmelzahn, rechts Mauernwühler sein Kumpan, des Haupt ein Helm nebst Feder zierten, und ihrer Völker Wehr bestand aus Nadeln, die sie gar gewandt als Degen, Spieß und Lanzen führten. Dazu als Schild nahm mancher mit der Walnußschale, halb gespalten, bespannt mit Riemenwerk zum Halten. Vor allen Truppen aber schritt Schartekenfresser mit den Söhnen, durch Zuspruch spornend und durch Höhnen. Er trug nen Helm von hoher Güte, vom Eisenhut war's eine Blüte. Ein Stahlpfeil in der rechten blitzte, ein Walnußschild den Körper schützte. Dahinter schnaufte Schlupfetür, ein Junker, dick und schwer von Gange. Er hielt empor das Reichspanier, die Fliegenangel an der Stange. Als man so kam aufs Ried hinaus, lief mancher kecke Held voraus, auch mancher Frosch schwamm schon ans Land, bald war ein Einzelkampf entbrannt. Den Froschgraf Bums traf in die Brust ein Steinschuss, daß er sinken mußt, bevor ans Ufer er gekommen. Flugs hat dafür beim Schwanz genommen Scharr auf den Schützen Bumsens Schwager, der Teichgrund ward sein Totenlager. Doch biss er scharf, und manche Wunde zog krank den Feind mit ihm zum Grunde. Ein Mausherr, Junker Würstelprasser, fiel gar durch eigne Schuld ins Wasser, weil in der Hast zu weit er sprang, er schrie, denn billig war ihm bang, geholfen hätt ihm sicherlich sein treuer Freund und Vetter Zabel, doch der bekam mit einer Gabel vom Froschherrn Quackert einen Stich, der durch den Stiefel drang ins Bein, fast fiel er selber mit hinein. Zum Glücke rief den Quackert ab sein würd'ger Oheim Papperlapp, der eine Maus im Wasser rollte und gern sie niederdrücken wollte. Derweil nun Quackert hier half ziehn, ließ er den Würstelprasser fliehn, und rettend half dem auf das Land Fürst Mauernwühlers Adjutant, der eben ankam mit dem Heer. Schon war sein Leib von Wasser schwer. Er lag dann neben Zabel da, der sich sein wundes Bein besah. Der König Pausback ließ mit Fleiß die Mäuse bis ans Wasser treten. Dann aber gab er das Geheiß, alsbald zum Angriff zu trompeten. Die Bläser hatten schon zuhauf im Binsenwalde feste Sitzung. Die Wassermücken flogen auf und bliesen mit zur Unterstützung. Der Froschmonarch, hoch in der Hand des Rohrs gewaltge Keule, hatte nicht weit zum Ufermeer und stand auf einem grünen Lattichblatte. Armschienen, Mantel, Panzerschurz, von Blattwerk kleidete den Recken, und seinen Dolch, so schön wie kurz, sah man im Perlengürtel stecken. Vier Frösche schoben das Gefährt, zur Seite schwamm ihm wohlbewehrt als treue Leibwach Keckerfies mit einem scharfen Grätenspieß. Ein zweites Blatt kam nachgeschwommen, worauf die Prinzen Platz genommen. Dahinter trug die Reichsstandarte der Junker Quinker sehr aparte. Oft sprang er mit der Schwanenfeder hoch auf, damit sie säh ein jeder, und mächtig sang der Sänger Quarre Kriegslieder weisen zur Gitarre. Kaum war das Angriffszeichen da, so schrie auch Pausback »Drauf, hurra!« Doch fuhr er nicht zum Uferrand, wo stumm Schartekenfresser stand und grimmig lauernd seiner harrte, er blieb ermunternd noch auf Warte. Und hurra schrien alle Mäuse, hurra die Frösche gleicherweise, mit Hurra ging es drauf und dran, und ringsum das Gefecht begann. Als erste sprangen auf das Ufer der Frösche Fürst Badunkenrufer, der rechts den Flügel kommandierte und eine Kinnbackkeule führte, samt seinem Sohne Kurmuran. Den stach ins Herz Fürst Semmelzahn. Der Vater fing im Arm ihn auf und schlug in voller Wut darauf dem Mäusefürsten nach dem Kopfe. Schnell sprang Fürst Tennenmauser zu, des Sense schnitt dem armen Tropfe den Arm vom Leibe weg im Nu, daß er in Eile mußt entspringen, das Leben nur davon zu bringen, und unverletzt sprang mancher nach, denn ein gewaltger Schrecken brach auf diesem Flügel jählings aus. Dagegen mußte manche Maus beim andern Flügel elend sinken ins Wasser und zu Tod sich trinken. Dort kommandierte Brekekex, der selbst einmal der Mäuse sechs rasch bei den Beinen griff zugleich und fort sie schleppte in den Teich. Hier gab's das heftigste Geschrei, man wurde beinah taub dabei. Die Frösche quakten schmetternd grell, mit Murks, Koax und Keckern hell, die Mäuse schimpften, quiekten, pfiffen, wenn sie sich spürten angegriffen. Das Wasser plätscherte und zischte, hoch auf der Schaum zum Ufer gischte, ein Kriegsruf rief den andern wach, und weit im Heere gellt es nach, und endlich kam bei vielen Leichen vor Brekekex der Feind zum Weichen, als Mauernwühler, den ein Schlag betäubt, mit bei den Toten lag. In Pausbacks Nähe stand es flau, die Schützen zielten zu genau, kaum hob im Teich sich ein Gesicht, so flogen Schüsse hageldicht. Prinz Hopsa selbst erhielt ne Wunde und fuhr mit Quakerling zugrunde. Nur Pausback wurde nicht verletzt, weil selbst sich diesen Feind zu töten Schartikenfresser vorgesetzt. Als dieser sah in schweren Nöten den rechten Flügel rückwärts fliehen, schickt er auch dort Musketen hin. Die brachten Brekekex zum Stehen. Doch hielt er tapfer sich am Lande, denn lieber wollt er untergehen, als teichwärts fliehen mit Spott und Schande. Bald aber tauchte mehr und mehr zum Grunde König Pausbacks Heer, denn das Geschoss kam allzu dicht, und das ertrug das Froschvolk nicht, weil es am Leibe nackt und bloß. Der Schilde Vorrat war nicht groß, so dachte jeder seines Lebens, und Pausbacks Zürnen war vergebens. Die beiden Könige standen schon geraume Zeit sich gegenüber. »Komm, Mörder«, schrie mit grimmigem Ton Schartikenfresser, »komm herüber! Du warst zum Zweikampf ja bereit! Komm her, wenn dich dein Mut nicht reut!« Als jener aber sich besann und sichtlich nicht den Mut gewann, riet Eicheltod zu einer List. »Wir müssen«, sprach er, »scheinbar fliehen. So werden sie aufs Land sich ziehen. Wenn dann die Zeit gekommen ist, so gebt uns nur das Zeichen schnell, wir kehren um dann auf der Stell und schließen das Gesindel ein.« »Gut«, sprach der König, »so soll's sein.« Die Kunde ging von Mund zu Munde. Bald flohen eiligst in der Runde die Mäuse nach dem Walde hin. »Hurra«, rief Pausback, »seht sie fliehen, ein Schrecken hat sie überkommen, nun hurtig an das Land geschwommen, wir holen sie noch immer ein.« Zwar wußt er, daß die Flucht nur Schein, doch macht er so den feigen Mut. Er wollte, konnte er auch nicht siegen, doch nicht so schmählich unterliegen. Und richtig sprangen aus der Flut zum Ufer auf der Frösche Scharen, bis ihrer also viele waren, daß sie von selber Mut bekamen und rasch den Weg zum Walde nahmen. Da pfiff Schartikenfresser plötzlich. Der Schreck der Mäuse war entsetzlich. Der Mäusehaufen kehrten um, und wie geschwind auch jene rannten, die Mäuse zogen so herum, daß sie das Froschvolk ganz umspannten. Das gab ein hitziges Gefecht. Die Frösche schlugen sich nicht schlecht, wie die Verzweiflung oftmals schafft dem Feigling selbst des Helden Kraft. Jetzt stand auch König Pausback besser dem grimmigen Schartikenfresser, der stach und hieb so wütend drein, daß Pausback mußt in Sorgen sein. Er wehrte sich als tapferer Mann, doch bald sein Blut in Strömen rann. Rasch sprang er in den dicksten Haufen, und es gelang ihm zu entlaufen. Schartikenfresser tobte sehr und schrie gewaltig hinterher. Umsonst, es schlossen sich die Massen, er mußte vom Verfolgen lassen. Der wunde Pausback, schwer verletzt, sprang in das Wasser, wusch die Wunden und ward von Kickerfies verbunden, der ihm getreulich nachgesetzt. »O Herr«, sprach der mit trübem Ton, »sie geben keiner Seel Pardon und schlagen uns bei Haufen nieder. Ein Rest kaum sieht das Wasser wieder.« Der König Pausback seufzte bang, als ein Geräusch im Schilf erklang. Es knackte, knisterte und knickte, es rasselte und glänzt und nickte, und näher kam, gepanzert schwer, der Krebse Fürst mit seinem Heer. Er kroch bis zu dem König vor, schlug seine Kugelaugen nieder und kreuzte seiner Scheren Glieder. Dann richtet er sich stolz empor und sprach, ich weiß von meinen Wachen, wie schlimm sich fügen eure Sachen. Mein hoher Herr, wir könnten leicht euch tiefer ins Verderben bringen und uns die Freiheit selbst erringen. Doch wenn ihr als Geschenk sie reicht, so wollen wir den Feind euch dämpfen und Sieg und Rettung baß erkämpfen. Wohlan, sprach Pausback rasch, es sei. Ihr seid von dieser Stunde frei, bei meinem königlichen Wort. Nun geht und rächt der meinen Mord. Da klappert in der Krebse Heer vergnügt ein jeder mit der Scher. Fürst Gripsgraps ließ das Schwänzlein schnellen und vorwärts krochen die Gesellen. Das Mausvolk hat im Lärm der Schlacht der neuen Feinde gar nicht acht, bis daß sie ihre Scheren spürten. Hei, wie sie da die Füßlein rührten! Sie schossen zwar, sie warfen, stießen, mit Sand und Pfeilen, Degen, Spießen. Umsonst, es wollte nicht gelingen, die schweren Panzer zu durchdringen. Die Scheren klappten, schnappten, zwickten, die Mäuslein strampelten und quiekten, sie sprangen hoch als wie beim Tanz, das Krebsvolk knipp nach Bein und Schwanz. Auch griffen neuen Mutes an die Frösche, die das Wunder sahen, sie schlugen, was sie konnten, drein, da lösten sich der Mäuse rein und alles in der schnellsten Flucht zum Walde hin die Rettung sucht. Wie so der Sieg erfochten war, zog heim der Frösch und Krebse Schar. Man wollte andern Tags begraben, da hatten aber schon die Raben, die Füchse, Eulen, Wieselwein, den Plan gesäubert, Schmuck und Rein. Und leichten Herzens stimmte man im Chorus das Tedeum an. Das Mausvolk aber saß in Trauern, die Wäldler, Häusler samt den Bauern. Der Weiberkummer war am größten, die Ärmsten waren kaum zu trösten. Vergossen war viel edles Blut, manch Schwänzlein fort, viel Hab und Gut. Dahin war beides, Ruhm und Sieg. Das war der Frösch- und Mäuse-Krieg. Ende von Der Frosch-Mäuse-Krieg, nacherzählt von Viktor Blüthgen. Gelesen von Carlsson im November 2014.